an? Mit dem Titelbild von Kreuznet von letzter Woche einfach beliebig rausgegriffen. Das ist relativ typisch, was man da lesen kann. Die katholische Frauenbewegung ist mit dem Teufel im Bunde und die Juden haben kein Monopol auf den Holocaust. Das sind auch schon die zwei Hauptthemen und Lieblingsthemen von Kreuznet. Alles, was irgendwie mit Sex und Geschlecht zu tun hat und was mit Juden zu tun hat. Beides mögen die Leute von Kreuznet nicht. Und ich lese mal zum Einstieg drei besonders prägnante Beispiele vor. Früher war Gott allgegenwärtig. Heute ist es die virtuelle Gummikastrierung männlicher Geschlechtsorgane. Die Verwaltung von Buenos Aires in Argentinien hat die Allgegenwärtigkeit von Gummiisolatoren für männliche Geschlechtsorgane dekretiert. Das Gesetz mit der Nummer 3320 wurde am Donnerstag von der Lokalregierung verabschiedet. Es verpflichtet alle Räumlichkeiten, wo öffentliche Anlässe abgehalten werden, zu einer immerwährenden Bereitstellung von Gummikondomen. Deren Herstellung und Verbreitung ist mit schweren Belastungen der Umwelt verbunden. Die Isolatoren müssen sowohl in den Männeraborten als auch in Frauentoiletten in Automaten feilgeboten werden. Wo keine Automaten vorhanden sind, müssen Präservative an der Kasse, am Schalter oder in der Verwaltung des betreffenden örtlichen Raums verkauft werden. In diesem Fall müssen in den Toiletten Hinweisschilder angebracht werden, aus denen hervorgeht, wo die Organverpackungen bezogen werden können. Nächstes Beispiel. 65 Jahre nach Auschwitz werden in Deutschland jährlich über 300.000 ungeborene Kinder ermordet. Das sind 1.000 Kinder täglich oder mehr als 30 Schulklassen pro Tag. In Israel ist es noch schlimmer. Dort ist die Abtreibungsrate im Verhältnis zur Einwohnerzahl dreimal so hoch wie in Deutschland. Gedenktage wie der Holocaust-Gedenktag bleiben eine reine Alibi-Veranstaltung, solange wir nicht allen Menschen, auch den Ungeborenen, gleiche Rechte einräumen, wie den geborenen Menschen und alle Menschen schützen und verteidigen. Abtreibung ist Krieg gegen unschuldige, ungeborene Kinder, sagte Mutter Teresa oft. Der Krieg gegen ungeborene Menschen wütet heute in Deutschland und noch mehr in Israel. Sollen wir 65 Jahre nach Auschwitz einen neuen Gedenktag einführen? Den Gedenktag zum Babycoast. Drittes Beispiel. Die deutsche Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger wird dieses Jahr die Schirmherrschaft für einen jährlichen homoperversen Ekelauflauf in Stuttgart übernehmen. Bei dem Homo-Auflauf kam es in der Vergangenheit regelmäßig zu pogromartigen Hassausbrüchen gegen Kirche und Papst. Mit ihrer Teilnahme an dem Hassauflauf leugnet die Ministerin implizit den dort zur Schau gestellten Kirchenhass und die unsäglichen Entartungen, die mit solchen Veranstaltungen einhergehen. Frau Leuthäuser ist auch offen Mitglied im Beirat der Kirchenhassorganisation Humanistische Union, in der sich üble Kirchenfeinde zusammenrotten. Dafür erhält sie den Jubel des Homoneurotikers Christoph Michel, des Vorsitzenden des Vereins, der diese Gräuel veranstaltet. Für Michel sind die Leugnungen der Ministerin eine klare Stellungnahme für die Gleichberechtigung von Homoperversen. Ja, es ging um den CSD in Stuttgart im letzten Text und damit begrüße ich euch recht herzlich zur ersten Veranstaltung in dieser Reihe zur Kritik irrationaler Glaubenssysteme. Vorab, wir sind ein paar Mal gefragt worden, wieso wir überhaupt eine Reihe zur Kritik irrationaler Glaubenssysteme machen. Also ob es denn auch rationale Glaubenssysteme gibt. Ja, ich denke, es gibt schon rationale Glaubenssysteme. Und zwar haben wir die dann, wenn man anfängt, Rationalität, Wissenschaft, der Gedanke, dass man alles in Excel, jedes Problem, jedes gesellschaftliche Problem in Excel lösen kann. Also dieser positivistische Gedanke, der wird, wenn er auf die Spitze getrieben wird, auch zum Glaubenssystem. Das muss man in der Tat auch kritisieren. Aber darum geht es in dieser Reihe nicht. Heute geht es um die Kritik von einem irrationalen Glaubenssystem und das ist halt dieses Kreuznet. Ich werde vor allem darlegen, was die machen, wer dahinter steckt und so ein Stück weit, was man dagegen machen kann. Eine grundlegende Religionskritik, die man natürlich auch daran entfalten könnte, die gibt es heute nicht. Die hatten wir ja schon auch im Radio vor einem Jahr, als Sonja Buckel über Religionskritik hier geredet hat. Das kann man einfach nicht alles an einem Abend leisten, da müsste man viel zu lange reden, einfach wenn man die ganze Empirie auswalzen will und dann auch noch theoretisch darauf eingehen, was denn grundsätzlich an Religion das Problem ist. Gut, dann würde ich einsteigen mit der Frage, was ist denn Kreuz.net? Kreuz.net nennt sich katholisches Nachrichtenportal und bringt etwa 45 Artikel pro Woche auf einer Webseite. In der Regel werden gesellschaftliche oder politische Themen aus einer religiösen Sicht besprochen oder kommentiert. Wie gesagt, das Hauptthema oder die beiden Hauptthemen, wo sich ungefähr so zwei Drittel der Artikel drum drehen, ist Sex und Israel bzw. die Juden. Querschnitt und Ausrichtung ist, dass darüber lamentiert wird, wie lax und verdorben die heutige Zeit ist. Die Artikel sind in der Regel so ein bis zwei Seiten lang und sind schon relativ wechselhaft. Also es gibt da Sachen, da hat man den Eindruck, da tobt sich irgendein Glaubensfreak aus und schreibt irgendwie so hassmäßig Parolen aneinander. Also das kann man teilweise kaum lesen. Und teilweise ist es aber, hat man auch den Eindruck, da kann jemand schreiben und kann irgendwie recherchieren und hat auch mal vorher ein Interview mit jemandem geführt, bevor er was behauptet. Unter den Artikeln gibt es immer einen Hinweis, wo man weiterlesen kann. Das bedeutet, man kann sich auf Kreuznet schon mal einen Abend hinsetzen und immer einfach weiterklicken, weil man zu jedem Artikel dann unten noch drei weiterführende Links, die allerdings auch in 9 von 10 Fällen auf Kreuznet sind, findet. Dann gibt es neben diesen Artikeln die Kreuzmeldung. Das ist nochmal konzentriert, die ganze Soße. Also nicht so ein zweiseitiger Artikel, sondern nur so eine kurze Schlagzeile. Wegen mir Schnarrenberger besucht homoperversen Auflauf oder so. Und dann gibt es eine Kommentarfunktion. Also wie man das von Web 2.0 heutzutage kennt, wie es bei Blogs ist, wird unter den Artikeln über den Inhalt der Artikel diskutiert, was teilweise auch sehr umfangreich ist. Wobei man nicht sagen kann, ob da jetzt wirklich viele Leute diskutieren. Es tauchen schon einige Leute immer wieder auf in den Kommentaren. Es kann auch sein, dass das irgendwie eine Clique von 10 Fundamentalisten ist, die da unter 3 verschiedenen Nicks die ganze Zeit diskutiert. Ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall gibt es eine Menge Kommentare. Es wird moderiert, was gar zu antikirchlich ist, wird einfach rausgeschmissen von den Moderatorinnen. Dazu gibt es das Kreuzforum, da wird diskutiert über die Artikel von Kreuznet. Das ist formal eine eigene Seite, sieht aber genauso aus wie Kreuznet. Also ihr habt eben da hinten an der Wand gesehen, dieses rote Banner mit dem leidenden Jesus, der einem anguckt. Genau dasselbe ist auch beim Kreuzforum, nur in blau, nicht in rot. Wer das macht? Dieses Kreuznet, das ist unklar. Die sind da ganz gut drin, ihre Identität zu verschleiern. Also wenn man eine Internetseite irgendwo registriert, also wenn man Kreuznet haben will einfach, dann muss man normalerweise einen Namen und eine Postadresse angeben, damit man diese Domain zugesprochen bekommt. Es gibt allerdings einen Service, der nennt sich domainsbyproxy.com und der bewirbt einfach das Angebot, dass er verschleiert, wer dahinter steht. Also wenn man bei Domains by Proxy eine Domain bestellt, dann kann man halt nicht durch eine Whois-Abfrage rausbekommen, wem diese Domain gehört, sondern es stehen da halt nur die Namensdaten von diesem Domains by Proxy-Dienst. Das machen halt die Leute von Kreuznet, um bewusst zu verschleiern, wer dahinter steht, denke ich. Es wurde hier und da vermutet, dass die Betreiberinnen von Kreuznet Mitglieder oder Laien der Pius-Bruderschaft sind und da, es gibt auch viele Gründe, die dafür sprechen. Also zum einen werden die Themen der Pius-Bruderschaft behandelt, dann hat man hin und wieder Artikel, die interner aus der Pius-Bruderschaft ausplaudern, also auch, werde ich auch gleich nochmal darauf eingehen, um einen Streit, der innerhalb der Pius-Bruderschaft gerade abläuft, der wird da halt breitgetreten. Und dann war es beim Kreuzforum bis vor kurzem so, dass man im Impressum die Angabe gefunden hat, dass das Laien der Pius-Bruderschaft betreiben. Im Moment findet man das nicht mehr, weil Kreuzforum aus mir unbekannten Gründen offline ist. Die Bruderschaft selber bestreitet, dass sie Kreuznet betreibt. Geschrieben wird auf Deutsch, wobei vermutlich viele Artikel aus Österreich kommen, denn es geht oft um Wien und sie sagen, ist so eine Kleinigkeit, sie sagen das E-Mail. Und nicht die E-Mail. Und in Österreich sind die E-Mails halt sächlich. Die Amtskirche hat gar nichts mit Kreuznet zu tun und ist auch nicht sonderlich glücklich damit. Also sowohl die Deutsche Bischofskonferenz als auch der Vatikan haben sich von Kreuznet distanziert. Das hat gute Gründe, die würde ich jetzt darlegen, indem ich zum Inhalt von Kreuznet komme. Und zum ersten großen Themenkomplex, das sind die Juden. Ich habe jetzt hier ich sage das fürs Radio mal dazu, hinter mir auf der Präsentation eine Seite aufgerufen, wo man einfach so eine Übersicht über ein paar Kreuznet-Artikel sieht. Der erste hat den Titel »Die Juden beten nicht zum selben Gott«. Das ist ja erstmal eine theologische Frage. Beten die Juden und Jüdinnen zum selben Gott wie die Christinnen und Christen? der Geschichte kann man festhalten, das Christentum ist aus der Abspaltung vom Judentum entstanden und man könnte jetzt annehmen, man könnte jetzt argumentieren, gut, die beten ja beide zum selben Gott. Der Unterschied ist halt nur, ob man Jesus Christus als Erlöser anerkennt oder ob man nur sagt, das war halt einfach nur ein Prophet. Und da könnte man jetzt argumentieren, deswegen sind die beiden relativ nah zusammen. Das ist allerdings in der Geschichte gerade nicht passiert, sondern gerade weil die Christen eine Abspaltung der Juden sind, haben sie argumentiert, dass die Juden eine ganz besonders verdorbene Religion sind, weil zu ihnen ja der Erlöser Jesus Christus gekommen ist und sie ihn nicht anerkannt haben und dann sogar noch ans Kreuz genagelt haben. Und aus diesem Grund wurde es theologisch im Christentum immer begründet, dass die Juden nicht näher am Christentum dran sind, sondern eigentlich noch viel weiter weg vom Christentum sind als andere Religionen. Und man kann auch zeigen, dass es zum Beispiel im Mittelalter in der christlichen Welt mehr Pogrome gegen Juden gegeben hat als in der islamischen Welt. Das hat halt den Grund darin, dass Lehrmeinung war, das sind halt fürchterliche Gottesmörder, die haben Jesus ans Kreuz geschlagen. Die wollen es einfach nicht einsehen, dass Jesus Christus der Erlöser ist. Und es gab, um das zu bekräftigen, auch bis in die 1950er Jahre in der katholischen Liturgie eine Karfreitagsfürbitte, wo darum, also Fürbitten sind sowas, wo vorne jemand steht, der liest was vor, bla bla bla, lieber Gott, mach das. Und dann tut die ganze Gemeinde sagen, wir bitten dich, erhöre uns. Und es gab bis in die 50er Jahre eine Karfreitagsfürbitte, wo gesagt wurde, lieber Gott, mach, dass die treulosen Juden den Schleier von ihrem Herzen nehmen und Jesus Christus anerkennen. Also eine direkte Positionierung in der Liturgie gegen diese Ursprungsreligion. Erst das Zweite Vatikanische Konzil, das war so eine fette Bischofsversammlung, die in den 60er Jahren stattgefunden hat, hat sich davon gelöst und festgehalten, dass die Juden in der Tat an denselben Gott glauben und nur halt Jesus Christus nicht als den Erlöser anerkennen. Und dieses Konzil hat festgehalten, dass Antisemitismus eine Sünde ist. Vorher war zumindest Antijudaismus, eine christlich begründete Feindschaft gegenüber dem Judentum, im Grunde theologisch geboten, nicht verboten. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil war es verboten. Warum ich das jetzt alles erzähle, ist Tenor dieses Artikels, die Juden beten nicht zum selben Gott und viele andere ähnliche Artikel auf Kreuznet, ist halt eben, dass das Zweite Vatikanische Konzil abgelehnt wird. Dass gesagt wird, das ist einfach ein verderblicher Weg, den die Kirche da in Richtung Moderne eingeschlagen hat und im Grunde muss sie wieder zurück zu dieser traditionellen Lehrmeinung, dass die Juden halt nicht zum selben Gott glauben und fürchterlich, verlogen, schrecklich sind. Der zweite Artikel, der da auf der Präsentation zu sehen ist, sagt, der Missbrauch des Holocausts für gegenwärtige Zwecke. Tenor dieser und ähnlicher Artikel auf Kreuznet ist, dass die Juden die Holocaust-Karte oder das Shoah-Business nutzen, um andere Länder zu erpressen und versuchen, die Erinnerung an die Shoah zu monopolisieren. Wer auch immer sowas behauptet, wird auf Kreuznet positiv referiert. Also da wird zum Beispiel, werden auch Artikel von Jürgen Elsässer gedruckt, die sowas in der Art behaupten. Uri Afneri wird da ausgiebig zitiert. Oder auch Abraham Burg, ein linker israelischer Politiker, der ein israelkritisches Buch geschrieben hat, wo seine These ist, dass Israel sich von der großen Bedeutung der Shoah für die Staatsbegründung lösen muss. Natürlich finden sie auch den Norman Finkelstein gut, der ein Buch geschrieben hat, wo er argumentiert, dass die Holocaust-Ideologie den Völkermord seiner moralischen Bedeutung entkleidet und ihn stattdessen als Waffe für die Interessen von Israel und für machtpolitische Ziele nutzt. Also im Grunde funktioniert diese Argumentation von diesen ganzen Leuten, die da auf Kreuznet immer wieder breitgetreten wird, wie das, was Martin Walser in seiner Rede bei der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels breitgetreten hat. Also die Juden nutzen halt die Shoah, um anderen Leuten ein schlechtes Gewissen zu machen, damit sie ihre Interessen besser durchsetzen können. Ja, so sagt das halt Kreuznet, die nehmen diese moralische Rückendeckung, setzen ihre Ziele durch und das wirkt sogar bei der Kirche. Als zum Beispiel der neue Papst am 17. Januar in Rom eine Synagoge besucht, schreibt Kreuznet, Undank ist der Judenlohn. Papst Benedikt XVI. Brachte heute Abend in der Synagoge in Rom der Holocaust-Religion sein Opfer dar. Die Holocaust-Religion, das ist genau diese Nummer, dass sie sagen, da wird halt ein Schreckgespenst Shoah aufgebaut, damit tun alle, die die Juden mögen, durchsetzen, dass man nichts gegen die Juden sagen darf. Was da passiert, ist natürlich eine Täter-Opfer-Umkehr. In der Geschichte kann man festhalten, dass die Deutschen die Täter waren, die fast erfolgreich darin waren, die europäischen Juden auszurotten. Wenn jetzt allerdings die Juden diese historische Tatsache nutzen, um den Deutschen hinterrücks eins reinzuwürgen, wie es diese Artikel naheliegen, dann sind nicht mehr die Deutschen die Täter, dann sind die Juden die Täter. Also Täter und Opfer wechseln in dieser Argumentation den Platz, was ein ganz wichtiger Baustein im aktuellen Antisemitismus ist. Und wie stark das Kreuz nicht auf den Punkt bringt, kann man zu Dresden lesen. Wer hat jemals über den US-amerikanischen Genozid gesprochen? Durch die Bombardierung auf deutsche Städte. Wer hat jemals über den britischen Premierminister Winston Churchill gesprochen, der die Phosphorbombardierung von Dresden befohlen hat, wo sich nicht nur viele Zivilisten, sondern auch viele alliierte Soldaten befanden? Das schreiben die in einem Artikel, wo es um die Shoah geht, wo sie halt argumentieren, naja, die Shoah ist halt nicht einmalig, es gab halt ganz viele schlimme Dinge, die in der Welt passiert sind, viele davon sind auch den Deutschen passiert, deswegen sollen sich die Juden mal nicht so aufspielen. Wie gesagt, Täter-Opfer-Umkehr, ein ganz wichtiger Baustein von aktuellem Antisemitismus. Noch eine Nummer krasser, der nächste Artikel. Der Davidstern wird zum Hakenkreuz der Menschenverachtung. Tenor, Israel verhält sich zu den Palästinensern so, wie Deutschland sich früher zu den Juden verhalten hat. Weiter ist Israel ein künstlicher Unrechtsstaat. Israel betreibt einen Vernichtungskrieg und Massaker gegen die Palästinenser. Wenn es gegen Israel geht, nehmen Sie auch Texte von Muslim Market. Muslim Market ist sozusagen also Kreuznet auf islamistisch sozusagen, also ist eine Seite des politischen Islams, die der iranischen Regierung nahesteht und halt auch immer gerne schreibt, wie schlimm Israel ist. Und teilweise sogar Texte von Hamas-nahen Gruppen. Und die Nachricht ist auch hier, wie bei dem Missbrauch des Holocaust für gegenwärtige Zwecke, die Nazis mögen schlimm gewesen sein, die Juden sind schlimmer. Denn im nächsten Artikel kann man dann sehen, wie das begründet wird. Der Messias der Juden, das Geld. Der Messias der Juden ist laut Kreuznet das Geld, die Macht, die Suche nach technischem Erfolg. Und das sieht man auch darin, dass die Juden laut Kreuznet in dieser ganzen Börsengeschichte dick drin stecken. Also ich hatte eben schon gesagt, die tun da den Norman Finkelstein immer ganz gerne positiv referieren. Finkelstein ist Politikwissenschaftler. Auf Kreuznet wird er als Analyst vorgestellt, also als jemand, der Börsenkurse analysiert. Also selbst bei einem antisemitischen Juden wie Finkelstein können Sie sich nicht vorstellen, dass er Politikwissenschaftler ist und machen ihn zum Börsenheini. Sie argumentieren, dass durch das viele Geld und die viele Macht selbst der Vatikan gezwungen ist, vor den, ich zitiere, mächtigen jüdischen Machtzentren Staub zu lecken. Zu diesen Machtzentren gehören bei Kreuznet die Juden, die Freimaurer, die Kommunisten, die Humanisten und die Psychoanalyse. Das ist alles ein Brei und die sind alle mit dem Teufel im Bunde. Und um diese verschwörungstheoretische Weltsicht auf den Punkt zu bringen, habe ich ein Video vom Bischof Bernard Fillet. Der ist derzeit Generaloberer der Pius-Bruderschaft und wird natürlich auf Kreuznet immer positiv erwähnt. Er ist einer der vier Bischöfe, die von Erzbischof Lefebvre 1988 in Econ die Bischofsweihe erhalten haben. Von Rom wurde er dafür exkommuniziert. Vielleicht, weil er ebenso wie der Gründer es wagt, den Weg, den die Kirche seit dem Zweiten Vatikanum geht, als das aufzudecken, was er ist. Man kann es nicht direkt beweisen, aber ich glaube schon, dass diese Akten, diese Taten zu einem Plan gehören. Ein Plan, der ziemlich früh, mindestens Anfang dieses Jahrhunderts, wenn nicht ein bisschen früher, gemacht worden ist, und nämlich der Errichtung einer Weltregierung mit einer Weltreligion. Und das gehört sicher zu der Vorbereitung dieser Superreligion. Es ist schlicht und einfach nicht mit der katholischen Religion und deren Haltung zu vereinbaren. Müssen wir sicher den Finger der Freimaurer sehen, das Wirken der Freimaurer in der Kirche erkennen. Es ist recht interessant zu merken, in 1992 hat ein hoher Freimaurer aus Mexiko behaupten können, im Vatikan selbst wirken jetzt 4 Logen. Sie sind vom skotischen Ritus, aber das sind Speziallogen für die Prälaten vom Vatikan, des Vatikanes. Also die geheimen Brüder arbeiten zur Zerstörung nicht nur von außen, sondern sogar in der Kirche selbst. Ich möchte gerne allen Gläubigen, allen Christgläubigen sagen oder aufrufen zu diesem Bewusstsein, dass wir in einem riesigen Kampf stehen. Die Kirche ist die streitende Kirche, das ist ihr Name. Aber dieser Streit, dieser Kampf ist vielleicht nie so tief gewesen wie heute und umso gefährlicher, dass man es nicht sieht. Ja, das bricht da ab, ist nicht so sonderlich professionell gemacht, ist nicht von mir geschnitten, ist von denen geschnitten. Der redet von der geheimen Weltregierung, der sagt, es sind die Freimaurer, die da im Hintergrund die Strippen ziehen. Er nennt nicht die Juden, aber auf Kreuznet findet man doch immer wieder deutliche Hinweise, dass diejenigen, die die geheime Weltregierung propagieren, die im Hintergrund überall ihre Finger mit drin haben, dass es doch die Juden sind. Und also zum Beispiel Tadeusz Pionek, ein prominenter polnischer Bischof, sagt, die Shoah als solche ist eine jüdische Erfindung. Man könnte mit der gleichen Kraft einen Erinnerungstag für die vielen Opfer des Kommunismus oder für die verfolgten Katholiken und Christen festlegen und so weiter. Doch die Juden können auf die Medien zählen, weil sie große finanzielle Mittel, eine riesige Macht und die bedingungslose Unterstützung der Vereinigten Staaten besitzen. Also er bringt es auf den Punkt, die Juden sind diejenigen, die die Geschicke der Welt mit ihrem vielen Geld, mit ihrer großen Macht lenken. Also ein verschwörungstheoretischer moderner Antisemitismus. Und was der Pironek mit sagt, dass die Shoah eine jüdische Erfindung ist, da kommen wir auf den letzten Artikeltitel, der hier in der Präsentation zu sehen ist. Es wurden keine 6 Millionen Juden vergast. Immer wieder wird auf Kreuznet zum Beispiel der Pius-Bruder und Holocaust-Leugner Richard Williamson verteidigt. Teilweise mit den absolut absurden Argumenten. Ich weiß nicht, ob ihr answers.com kennt. Das ist so eine Webseite, wo man, wenn man irgendeine wilde Frage hat, kann man die da reinstellen. Und alle Leute, die bei answers.com angemeldet sind, können dann eine Antwort reinschreiben. Also einfach so ein offenes Forum. Und die höchst bewerteten Antworten werden nach ganz oben getan. Also im Grunde eine Popularitätsabfrage über bestimmte Antworten. Und dann sagen sie halt, auf answers.com heißt es, dass nur 2,6 Millionen Juden vergast wurden. Insofern, wie kann man denn dann dem Holocaust-Leugner dann einen Vorwurf machen, wenn das sogar auf answers.com steht? So, das eine Argument. Andere Argumente sind zum Beispiel der Leuchter-Report. Das ist so ein Klassiker der Holocaust-Leugnung, wo Herr Leuchter nach Auschwitz gefahren ist, dann hat er an allen möglichen Stellen sich Steine mitgenommen, hat diese Steine dann in seinem kleinen Küchenlabor zu Hause analysiert, hat herausgefunden, Menschenskinder, die Blausäurekonzentration da ist doch viel zu niedrig, als dass da Menschen hätten vergast werden können, und hat daraus dann geschlossen, dass es keine Gaskammern gegeben haben kann. Also ist wissenschaftlich völlig widerlegt, die ganze Geschichte, weil nicht kontrolliert war, wo die Steine her waren und weil er auch von völlig irrigen Annahmen über Blausäurekonzentrationen ausgegangen ist. Aber das ist eigentlich nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass diesen Leuten eigentlich völlig egal ist, womit sie es begründen. Sie wollen halt einfach darauf hinaus, dass es keine Shoah gegeben hat oder dass es sie so nicht gegeben hat. Und da ist ihnen dann auch recht, wenn es auf einmal nur noch 4 Millionen sind. Hauptsache, sie können sagen, das stimmt alles nicht und ist alles diese Holocaust-Religion, die wir schon hatten. Also, dass halt der Holocaust der Weltöffentlichkeit nur deswegen aufs Brot geschmiert wird, damit die Juden ihre finsteren Interessen durchsetzen können. Dieser Williamson war bis 2009 Vorsteher von einem Priesterseminar der Pius-Bruderschaft, also durchaus ein hohes Tier bei diesem Laden. Und der wurde halt 1988 vom Papst exkommuniziert. Nicht wegen Holocaustleugnung, sondern weil seine Weihe zum Bischof nicht dem Kirchenrecht entsprach. Und der wurde ja, das haben vielleicht einige mitbekommen, 2009 im Zuge der Wiederannäherung von Amtskirche und Piusbruderschaft rekonziliiert. Also die Exkommunikation wurde rückgängig gemacht. Und der Skandal war halt, dass kurz vorher er das folgende Interview mit einem schwedischen Fernsehsender gemacht hat. Ich spiele das jetzt auch mal eben ab. Bishop Williamson, are these your words? There was not one Jew killed by the gas chambers. It was all lies, lies, lies. Are these your words? You're quoting from Canada, I believe, yes, of many years ago. I believe that the historical evidence is hugely against 6 million Jews having been deliberately gassed in gas chambers as a deliberate policy of Adolf Hitler. But you say not one Jew was killed in gas chambers. So there was no gas chambers. I believe there were no gas chambers. Ja, das reicht im Grunde, da kommt jetzt nichts Substanzielles mehr. Er distanziert sich da nicht wieder von. Also er sagt, er wird gefragt vom Reporter, ob er wirklich gesagt hat, dass nicht ein Jude vergast wurde. Und er antwortet, dass er das tatsächlich vor einigen Jahren in Kanada gesagt hat, weil er glaubt, dass die historischen Fakten sehr dagegen sprechen. Und als der Reporter danach fragt, sagt er, ja, es mag sein, dass da Juden getötet wurden, aber nicht in Gaskammern. Und da packt er dann halt diesen Leuchterreport aus. Was für Erfurt vielleicht noch ganz interessant ist, sie zitieren auch immer mal gerne den Jean-Claude Pressac. Das ist jemand, der in seinem Frühwerk auch gesagt hat, dass es keine Gaskammern gegeben hätte und dass ja es total unsinnig wäre, dass die Nazis in Auschwitz gegen Typhus vorgegangen wären, weil mit Typhus hätte man doch viel effektiver Menschen vernichten können. Das ist schon reichlich schräg, auf was für Ideen diese Leute kommen. Was an Pressac interessant ist, ist, dass der dann wirklich geforscht hat. Der hat halt auch über diese technischen Details, unter anderem halt, was für Erfurt interessant ist, über die Frage, wie man die vielen Leichen hat beiseite schaffen können, geforscht und ist dabei auch bei Topf und Söhne gelandet. Und der hat es dann nach einer Zeit tatsächlich eingesehen, dass seine Ausgangsvoraussetzungen unsinnig waren und hat es ein Stück weit wohl auch eingesehen, dass das was mit Antisemitismus zu tun hat, dass das aus antisemitischer Motivation geschehen ist. Was so davon Revisionisten behauptet wird und hat sich davon zumindest so weit distanziert, dass der im Jahr 2000 vom Förderkreis Topf und Söhne eingeladen wurde. Also vielleicht für Erfurt interessant am Rande. Trotzdem ist sein Frühwerk, wo er halt sagt, dass es keine Gaskammern gab, bei Revisionisten natürlich gern gesehen und wird bei Kreuznet auch immer gerne referiert. Die Tatsache, dass Leugnung des Holocaust in einigen Ländern bestraft wird, nimmt man dann wieder, um diese These von der geheimnisvollen Macht der Juden zu begründen. Also in den Desinformationskampagnen der deutschen Medien muss nämlich laut Kreuznet der ausländische Märtyrerbischof Richard Williamson, den wir da eben gehört haben, jene Rolle spielen, die während der NS-Zeit den Juden zugewiesen wurde. Denn die wahren Holocaust-Leugner sind die, die mit Israel reden, ohne zu sagen, dass da ein Völkermord und ethnische Säuberung gegen Palästinenser laufen, wie das Kanzlerin Merkel oder die Bild-Zeitung tut. Ich denke mal, diese zusammengeworfenen Beispiele, Zitate und das Video zeigen ganz deutlich, dass man da jetzt nicht mal so ein bisschen antijüdische Ressentiments hat, sondern dass bei Kreuznet wirklich ein geschlossen antisemitisches Weltbild vorliegt, mit allem, was dazugehört, mit christlichem Antijudaismus, mit einer Israelfeindlichkeit, einer antisemitisch motivierten, einer Täter-Opfer-Umkehr, also sozusagen einem sekundären Antisemitismus, ein verschwörungstheoretischer moderner Antisemitismus und obendrauf noch die Holocaust-Leugnung. So viel zum einen Lieblingsthema von Kreuznett. Ich würde jetzt zum zweiten Thema kommen. Das ist Sex. Generell muss man da festhalten, sagt Kreuznett, dass heute immer und überall eigentlich nur noch um schnellen Sex geht. In der Schule, bei den Pfadfindern, in der Presse, überall geht es nur noch um Sex. Die Wortwahl ist oft ganz amüsant, finde ich. Also da gibt's, vor zwei Wochen gab es einen Artikel über eine Ausstellung über Sexkultur in Wien. Und was den Leuten von Kreuznett einfällt, um Leute mit anderen moralischen Vorstellungen, als sie selbst sie haben, zu beleidigen, das lese ich jetzt mal vor. Das sind nämlich Schweinhunde, Unterwäldler, sexuell gestörte Triebtäter, Sittenstrolche, Exhibitionisten, schamlose Sexualferkel, Triebtäter, Sexualschlampen, Perverslinge und Soloschweine. Das sind alles Leute, die in eine Ausstellung gehen, wo es um Sexualität geht. Soloschweine sind die Männer, die alleine in diese Ausstellung gehen. Ja, die Leute von Kreuznett sind immer auf der Suche nach Sexualität, nach unanständigen Bildern. Sie nennen sich Pornojäger. Und schreiben dann Artikel, wo sie zum Beispiel behaupten, dass Selbstbefriedigung Kindesmissbrauch fördert oder das Gehirn schädigt. Pornografie führt zu schweren Sexualkomplexen, zu Illusionen und zum Verlust des Sinnes für die Realität. Frauen und Männer sind selbstverständlich vollkommen ungleich und es ist eine sündhafte Gleichmacherei gegen die Natur, wenn es rechtliche Gleichstellung gibt. Das führt am Ende nur dazu, dass die Leute Sex aus Vergnügen machen. Und das ist ein Problem. Der nächste Artikel: Mit der natürlichen Familienplanung riskiert der Katholik die Hölle. Wie schon im Einstiegsstatement mit den Gummiisolatoren für männliche Geschlechtsteile gehört, sind Kondome, Verhütung, die Pille, das ist alles eine ganz schlimme Sünde und schadet den Menschen ganz, ganz ungemein. Aber nicht nur Verhütungsmittel, auch generell Verhütung, also generell auch der Verzicht auf Penetrationssex zu einer Zeit, wo es zur Zeugung kommen kann. Auch das ist schlimm. Auch dafür kann man in die Hölle kommen. Frauen haben gefälligst nicht über ihren Körper zu bestimmen, kann man daraus folgen, sondern zu Diensten zu sein, wenn es dem Herrn oder den Herrn von Kreuznett, wie auch immer, wenn es denen gefällt. Gut, also Sex ist schlimm, Verhütung ist schlimmer, noch schlimmer ist Homosexualität. Denn der nächste Artikeltitel: Homo-Unzucht ist wie Alkoholismus, nur wieder natürlich. Ich habe es eingangs schon vorgelesen, wie Kreuznett auf die Barrikaden geht, wenn der Christopher Street Day ansteht, denn Homo-Aufläufe sind dekadent, kirchengefährdend, pervers und kirchenfeindlich. Wenn zum Beispiel 2008 in Moskau der CSD verhindert wurde, sagt Kreuznett: satanische Aktion verhindert. Moskau widersteht der sodomitischen Allmacht. Sodomitische Allmacht ist auch ganz interessant, denn sie haben nicht nur diesen verschwörungstheoretischen Antisemitismus, der davon ausgeht, dass die Juden überall ihre Finger drin haben und unheimlich viel Macht und Einfluss haben. Sie haben sogar eine verschwörungstheoretische Homophobie. Die sagen sogar, dass die Schwulen heutzutage überall sitzen und die Geschicke lenken. Und jedem, der was gegen Schwule sagt, eins hinten reinwürgen und es schaffen, dass Leute, die halt homophob sich äußern, ausgeschlossen werden von der Gemeinschaft und so. Sie schreiben über den CSD weiter, also über den 2008 in Moskau: Trotz des Verbots versammelte sich eine Rotte Homoneurotiker. Unter ihnen befand sich auch der deutsche Grünextremist und Sittenverderber Volker Beck. Für sein illegales Verhalten erhielt er von den Ordnungshütern eine angemessene Trachtprügel. Was da war, war, dass halt Nazis und Polizei zusammen den CSD zerlegt haben und man vor laufender Kamera sah, wie der Beck da verprügelt wurde von Nazis und Polizisten. Eine angemessene Trachtprügel ist das für Kreuznett. Wenn sich die Diözese Innsbruck sich um die Integration homosexueller Christinnen bemüht, heißt das auf Kreuznett: die Amtskirche weist sich und den Homoperversen den Weg in die Hölle, wenn sie ihnen die Heilung vorenthält. Heilung, da bezieht man sich auf so Organisationen wie Wüstenstrom, die so schräge Gruppentherapien anbieten, wo Schwule und Lesben lernen sollen, heterosexuell zu sein. Denn Homosexuelle müssen geheilt werden. Sodomie verursacht schwere psychische und physische Schäden, sagt Kreuznett. Wie Homosexualität erklärt wird, da gibt es einen kleinen Streit bei Kreuznett drum. Also es gibt die einen, die sagen, dass Sodomie im Grunde das Problem ist. Also das Problem ist die homosexuelle Tat. Das ist dann, wenn tatsächlich Menschen gleichen Geschlechts zusammen ins Bett gehen. Das müssen die einfach unterlassen, dann ist in Ordnung. Man sagt, die Kirche hasst die Sünde und liebt den Sünder. Also Schwule und Lesben, die so eine Art Enthaltsamkeitstraining machen, die werden gern gesehen. Und die bieten halt, die bewerben halt auch auf ihren Seiten dann solche Enthaltsamkeitstrainings. Das ist die eine Schiene. Die andere Schiene der Erklärung von Homosexualität auf Kreuznet ist der Homobacter. Der Homobacter ist ein Bacillus. Der macht die Leute homokrank. Und der Homobacter, der befällt nicht nur die Genitalien, der befällt auch das Gehirn. Ich zitiere: Oft habe ich bei Homokranken den Eindruck, dass die Homobakterien auch das Gehirn angreifen. Ja, so ist es mit der Homosexualität. Und ja, da kann man eigentlich nichts mehr zu sagen. Das ist so absurd. Ja. Ja, wahrscheinlich muss man deswegen auch dagegen vorgehen, damit sich das nicht ausbreitet. Ja, dass es nicht zu einer Epidemie kommt von Homobacter-Ausbrüchen. Ach ja, zu dieser verschwörungstheoretischen Homophobie fällt mir noch ein, kann man noch sagen, dass sie zu diesen Missbrauchsfällen, die gerade in der katholischen Kirche massenhaft ans Licht kommen, da sagen die teilweise ernsthaft zu, dass die Homoperversen, wie Schwule halt heißen bei Kreuznet, dass die sich gezielt und geplant bei der Kirche einschleichen, Kinder missbrauchen, um die Kirche in Misskredit zu bringen. Kann man nichts mehr zu sagen, das ist verschwörungstheoretische Homophobie vom Schlimmsten. Ja, Sex ist schlimm, Homosexualität ist schlimmer, noch am allerschlimmsten ist Abtreibung oder Schwangerschaftsabbruch, wie auch immer man es nennen will. Der Artikel, der hinter mir auf der Leinwand zu sehen ist, Abtreiber gehören in den Knast. Denn mit jeder Befruchtung entsteht eine Seele und wer einer Seele etwas tut, ist ein Mörder. Da wird auch nicht differenziert. Das wird in aller Breite mit vielen ekligen Bildern ausgewälzt und meistens ruft man nach einer Autorität, die bitteschön Abtreibung verhindern soll. Manchmal ist es der Staat, aber manchmal fordern sie auch, dass andere Leute die Hand anlegen. Zum Beispiel schreiben sie, am Mittwoch begann der Prozess gegen den Mörder des vor einem halben Jahr in den USA erschossenen Kindesmörders Georg Tiller. Der 51-jährige Angeklagte ist geständig. Er betrachtet die Tötung als gerechtfertigte Maßnahme zum Schutz ungeborener Kinder. Er habe getötet, weil das Leben ungeborener Kinder in akuter Gefahr war. So wird berichtet über einen Prozess gegen jemanden, der halt einen Arzt, der Abtreibung vornimmt, erschossen hat. Und es wird so berichtet, dass man tatsächlich zumindest moralisch indifferent gegenüber diesem Todesschützen da sich verhält. Wenn nicht, in einigen Artikeln auch schon deutlich positiv. Um Frauen geht es relativ wenig auf dieser Seite, weil ja nach dem Weltbild von Kreuznet Frauen eigentlich auch nicht so viel denken sollen und auch nicht deswegen auch nicht so viel lesen sollen. Ich vermute, dass deswegen auch wenig um Frauen geht in diesem Portal, weil sie halt klar dem Manne untergeordnet sein sollen und die Lösung für Abtreibung halt ist, dass man Frauen das verbietet. Wenn es mal hier und da um Frauen geht, dann wird so in der Richtung Schuldkomplex argumentiert. Da wird dann tränenreich berichtet, wie sehr Frauen, die abgetrieben haben, später darunter gelitten haben. Und auch immer ganz gerne gesehen, süße, knuddelige Kinder werden gezeigt und dann geschrieben, wie eine Frau im letzten Moment vor der Entscheidung zum Abbruch sich doch noch für das Kind entschieden hat und wie unglaublich glücklich sie jetzt mit ihrem Schicksal, mit ihrem natürlichen Schicksal als Mutter ist. Und das hört sich dann so an: Die Tötung eines ungeborenen Kindes ist ein brutaler Akt, der dem Wesen und der Natur der Frau völlig zuwiderläuft. 80% der Mütter, aber auch viele Väter, leiden nach der Abtreibung ihres Kindes manchmal ein Leben lang unter psychischen und psychosomatischen Folgeerscheinungen, die unter dem Begriff Post-Abortion-Syndrom zusammengefasst werden. Post-Abortion-Syndrom, also Nach-Abtreibungs-Syndrom, ist etwas, was Ärzte, Ärztinnen, Psychologinnen, Psychologen nicht kennen. Das ist ein Syndrom, was es nur in der Welt dieser Lebensschützer-Szene gibt. Also dieser Szene, die halt mit allen Mitteln versucht, Schwangerschaftsabbrüche zu verhindern. Die, sagen wir mal, Symptome des Post-Abortion-Syndroms sind Unfruchtbarkeit, Brustkrebs, schwere Depressionen, Beziehungsunfähigkeit, Migräne, Frigidität. Ich würde das jetzt mal so deuten, da die Medizin und auch die Psychologie dieses Syndrom nicht kennt, würde ich sagen, das ist Wunschdenken. Also was diese Leute, Frauen, die Schwangerschaften abbrechen an Halswünschen, sind halt gerade eben diese Syndrome. Ja, so viel zum Sex. Sex ist schlimm, Verhütung ist Sünde, Frauen sollen nicht über ihren Körper bestimmen, Homosexualität ist eine teuflische Sünde und Abtreibung ist Mord und sollte auch so bestraft werden. Wenn man jetzt noch dazu packt, das Lamentieren über die Liturgie, also darüber, wie heute in der Kirche gepredigt wird, hat man im Grunde 90% der Artikel von Kreuznet abgedeckt. Und auf den Rest werde ich auch nicht weiter eingehen, kann nur zusammenfassend sagen, dass dieses Erzkonservative an der Grenze zum Faschistischen oder die Grenze auch öfter überschreitende, dass diese Richtung auch durchgehalten wird in den Artikeln, in denen es nicht um diese Themen geht. Ich würde jetzt noch auf diese Liturgiefrage und auf die Piusbruderschaft eingehen. Es ist nicht so direkt Titelthema der Veranstaltung, die Piusbruderschaft, aber weil gerade ich denke, dass Kreuznet relativ nah dran an der Piusbruderschaft ist, denke ich da, das passt schon irgendwie. Ich würde da noch mal ein kleines bisschen ausholen und ein bisschen was über das Zweite Vatikanische Konzil erzählen. Denn die Piusbruderschaft wurde 1969 als explizites Statement gegen das Zweite Vatikanische Konzil gegründet. Das Zweite Vatikanische Konzil war die letzte große Bischofsversammlung der katholischen Kirche. So eine Konzile veranstaltet die Kirche alle paar hundert Jahre, um grundsätzliche Glaubensfragen zu klären. Das letzte Konzil davor war 1861 und das davor im 16. Jahrhundert. Also das ist keine Kleinigkeit, das ist was wirklich nur alle paar hundert Jahre abläuft. Der Hauptinhalt vom Wat II, wie das irgendwie kirchenrechtlich heißt, war: erstens, andere Religionen verbreiten auch ein Stück Wahrheit. Da wurde vor allem die strikte Ablehnung des Judentums aufgehoben. Also wie gesagt, ich hatte es ja eben schon mal ausgeführt, vorher verderbliche Gottesmörder. Mit Wat II hieß es, wer antijüdisch predigt, sündigt. Juden haben zwar nicht erkannt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, aber haben halt auch ein Stück Wahrheit in ihrer Religion. Das ist der ökumenische Gedanke. Da wird auch der Katholizismus hin zu anderen christlichen Religionen ein Stück geöffnet. Dann wird in Wat II in den 60er Jahren die Nichtzuständigkeit der Kirche für staatliche Belange beschlossen. Auch wenn das in den 60er Jahren schon lange nicht mehr Praxis war, war die Lehrmeinung der Kirche zu der Zeit tatsächlich noch, dass die Kirche über dem Staat steht. Also nicht neben dem Staat, sondern über dem Staat. Dass also, wenn es zum Beispiel einen Konflikt zwischen einem Gebot und einem Gesetz gibt, dass dann die Katholiken sich an das Gebot halten müssen und nicht an das Gesetz. Das wurde mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil ein Stück weit zurückgeschraubt und es wurde halt anerkannt, dass der Staat neben der Kirche steht und dass es eine Trennung zwischen Kirche und Staat geht. Und dann der dritte wichtige Punkt war halt die Liturgiereform. Vorher war die vorgeschriebene Form der Messe auf Latein und so, dass der Priester mit dem Rücken zu den Gläubigen stand. Und im Grunde war schon in den Jahrzehnten vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil, wurde das nicht mehr gemacht, sondern es wurde auf den jeweiligen Landessprachen gepredigt. Und das Zweite Vatikanische hat das nochmal bestätigt und hat neue Vorgaben für den Ablauf vom Gottesdienst beschlossen und halt diese Karfreitagsfürbitte für die schlimmen Juden rausgenommen. Genau das, diese drei Hauptinhalte sind auch das, was den Piusbrüdern und den Leuten von Kreuznet überhaupt nicht passt. Die Ökumene passt ihnen nicht, denn der Katholizismus ist die einzig wahre Religion. Die Säkularisierung passt ihnen nicht, denn Gott ist derjenige, der sagt, wo es lang geht und nicht der Staat. Und die neue Liturgie passt ihnen auch nicht. Der Gründer, Marcel Lefebvre, der wurde 68 von französischen Priestern in der Ausbildung gebeten, dass er sie noch nach der traditionellen Lehrmeinung vor dem Konzil ausbildet. Und die Kirche hat gesagt, okay, das können wir ad experimentum als Experiment gestatten. Und er hat ein Priesterseminar gründen dürfen, also Lehranstalt für Priester. Das war die Geburt der Piusbruderschaft. In diesem Priesterseminar sind dann Leute antimodernistische Kräfte in der katholischen Kirche, es waren gar nicht so viele, aber die haben in diesem Priesterseminar sich zusammengefunden, haben ihre Haltung verschärft und 1974 gab es von denen eine Grundsatzerklärung, wo sie mal auf den Tisch hauen und sagen, dass der Papst von Liberalismus und Modernismus vergiftet ist und Häresie betreibt, also vom rechten Glauben abgefallen ist. Genau deswegen, weil er anerkennt, dass auch andere Religionen ein Stück Wahrheit haben, weil er sich neben den Staat stellt und weil er die alte Messe nicht mehr feiert. Das hat der Amtskirche natürlich nicht so unheimlich gut gefallen, dass sie nicht nur bei den alten Sachen bleiben wollen, sondern das auch noch laut sagen. Und die wurden 1965 im kirchenrechtlichen Sinne aufgelöst. Seitdem sind sie im Grunde kirchenrechtlich nicht mehr da. Das ist nicht Teil der Kirche, die Piusbruderschaft, aber die Leute waren so tief drin in diesem ganzen vernebelt vom eigenen Konservatismus-Denken, dass sie gesagt haben, na gut, dann machen wir einfach unsere Parallelstruktur neben der Kirche auf, haben sich seitdem noch weiter ausgebreitet, haben mittlerweile 6 Priesterseminare, 1 in der Schweiz, 1 in Frankreich, 1 in Australien, 2 in den USA, 1 in Argentinien und 1 in Deutschland. Sagen von sich selber, dass sie mittlerweile 500 Priester und 600.000 Anhängerinnen haben. Ist wahrscheinlich etwas hochgeschätzt, aber ja, sind nicht wenige. Kirchenrechtlich, wie gesagt, alles illegal. Im Grunde hätten nach 75 alle neuen Priester der Piusbruderschaft exkommuniziert werden müssen, wenn die Kirche ihr eigenes Recht konsequent angewandt hat. Aber die hatten halt auch nicht Lust, sich intern immer so arg und so viel zu streiten. Und so hat die Kirche das eine Weile einfach geduldet und erst 1988, als 4 Bischöfe geweiht werden sollten, mal auch wieder auf den Tisch gehauen. Und der Papst hat ein Papier veröffentlicht, wo drin steht, die 4 Geistlichen, die damals geweiht wurden, und die 2 Weihenbischöfe exkommuniziert wurden. Und hier, da ist dann jetzt wieder nach diesem Ausflug die Rückbindung an Kreuznet. Bei diesen Bischöfen, da war halt der Richard Williamson dabei, also der eine, von dem wir eben das Video angeschaut haben, der Holocaustleugner, und der Bernard Fellet, der andere, der Verschwörungstheoretiker. Das waren halt die, wo der Papst gesagt hat, die sind jetzt exkommuniziert. Wobei Exkommunikation im Übrigen nicht bedeutet, dass die aus der Kirche rausfliegen. Es bedeutet nur, dass sie keine Sakramente mehr spenden oder in Empfang nehmen dürfen. Also sie dürfen nicht mehr zur Kommunion gehen, dürfen nicht mehr beichten, dürfen nicht mehr Leute taufen. Exkommunikation bedeutet aber in der Regel auch, dass die Kirche anfängt, sich irgendwie einen Weg zu überlegen, wie man diese Leute wieder zurück in die Gemeinschaft der Gläubigen reinholen kann. Und darum hat sich der Herr Ratzinger bemüht. Als er dann Papst geworden war, hat er 2 Sachen gemacht. Zum einen hat er die Exkommunikation von diesen 4 Priestern zurückgenommen. Das war ja dann auch die Sache, die so ein bisschen Ende des letzten Jahres durch die Medien ging. Und zum anderen hat der Papst die alte Liturgie wieder erlaubt. Und das hat auch, glaube ich, allen Beteiligten nicht so sonderlich gepasst, dass das gerade zu der Zeit, als diese Annäherung geschehen ist, das Skandalvideo von Williamson um die Welt gegangen ist. Und die Piusbrüder haben dem Williamson daraufhin auch verboten, sich über historische Themen zu äußern. Damit halt nicht noch mehr so ein Blödsinn, solche Dinge um die Welt gehen, damit halt die Annäherung an die katholische Kirche nicht in Gefahr gerät. Und bei anderen sind sie durchaus noch rabiater umgegangen. Also der Florian Abrahamovic, das ist ein italienischer Piusbruder, der am Rande bemerkt, sowas wie der Hausgeistliche der Lega Nord ist, dieser neofaschistischen italienischen Partei, und der auch schon mal gesagt hat, dass Mussolini ein aufrechter Kämpfer gegen die perverse Sekte der Kommunisten gewesen ist. Der hat 2009 gegen die Annäherung von Amtskirche und Piusbrüdern agitiert, hat gesagt, der Papst kann überhaupt nicht die Exkommunizierung rückgängig machen. Wenn, dann müssen die Piusbrüder die Exkommunizierung vom Papst rückgängig machen. Denn die wahren Gläubigen sind ja die Piusbrüder und nicht die Kirche. Und dann hat er sich noch hinter Williamson gestellt. Das war dann doch genug. Der ist dann aus der Piusbruderschaft sogar rausgeflogen. Das ist wiederum was, und da sind wir jetzt wieder bei Kreuznet. Die Sache, die wurde halt auf Kreuznet durchaus kritisch kommentiert. Also der Herr Abrahamovic konnte auf Kreuznet ausbreiten, dass die Piusbrüder durchaus vorher von seiner Haltung zur Shoah gewusst haben. Also er konnte da ausbreiten, dass diese Bruderschaft diese antisemitische Haltung durchaus kannte und vorher auch nichts dazu gesagt hat. Nur dann, zu diesem Zeitpunkt, als die Annäherung von Vatikan und Pius-Bruderschaft auf dem Spiel stand, da war es dann auf einmal ein Thema. Und da würde ich sagen, daran kann man sehen, dass diese Distanzierung vom Antisemitismus, die da stattfindet, nicht wirklich eine ist, die irgendwie inhaltlich begründet wäre. Ich denke, das spricht sehr dafür, dass diese Distanzierung eine rein strategische ist, die nicht die Wiederanerkennung der Pius-Bruderschaft in Frage stellen soll. Zusammenfassend, die Pius-Bruderschaft ist eine Rechtsabspaltung der katholischen Kirche. Kreuznett schreibt aus einer Position, die oft genug rechts von der Pius-Bruderschaft ist. Die verbreiten, wie gesagt, christlichen Antijudaismus, modernen Antisemitismus, Holocaustleugnung. Sie hassen Schwule, Lesben kommen kaum vor. Sie sagen, dass Frauen Männer dienen sollen. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass Kreuznett Klerikalfaschismus ist. Jetzt habe ich verdammt lang diesen ganzen Kram, den die da schreiben, dargelegt. Ich würde jetzt noch kurz ein bisschen über die Gründe von sowas spekulieren. Und würde denken, dass diese Sache, dass es Ewiggestrige in der katholischen Kirche gibt, die noch vom mittelalterlichen Glanz und Gloria träumen und die diese Anpassung an die Moderne mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil nicht anerkennen wollen, das ist irgendwie klar. Das kann ich nachvollziehen. Und es sind auch nicht so wahnsinnig viele. Also gegen dieses Vatikanische Konzil hat gerade mal eine Handvoll Geistlicher gestimmt. Und dass die es einfach nicht einsehen wollen, dass die Kirche nicht mehr die Herrin der Welt ist, dass die sich zusammentun und ihren alten Blödsinn verzapfen, okay, ist halt so. Muss man im Grunde nicht so sonderlich erklären. Ist auch ein Problem, was sich vielleicht auch irgendwann durch das Alter lösen wird. Was schwierig zu verstehen ist, finde ich, ist, wenn man sich anschaut, wie die Anhänger von Kreuznett zum Beispiel gegen einen CSD protestieren oder diese Kreuzmärsche machen, wo lauter Leute mit Kreuzen für den Katholizismus demonstrieren, wie es kommen kann, dass sich heute Jugendliche der Pius-Bruderschaft anschließen oder so einem Aufruf von Kreuznett folgen. Ich kann hier eigentlich nur spekulieren, dass in so einer postmodernen, unübersichtlichen Welt, wo alle nur noch Ja-Aber sagen und wo alle nur noch Aussagen und wo man ständig nur versucht, verschiedene Wahrheiten unter einen Hut zu bringen und alles irgendwie so unübersichtlich und wischiwaschi ist, dass da so ein Bedürfnis nach Sicherheit, nach jemandem, der einem einfach mal so sagt, so ist es, das steht da und das wird sich auch nicht ändern, das ist auch schon seit 2000 Jahren so und du glaubst das jetzt, dass das dann vielleicht doch wieder ganz attraktiv ist für Leute, die sonst überfordert sind von dieser ganzen Unübersichtlichkeit. Aber wie gesagt, diese ganze theoretische Frage mit der Religion will ich so ein Stück weit rauslassen, deswegen belasse ich es bei den Spekulationen und würde jetzt noch ganz zum Schluss zur Frage kommen, was man gegen Kreuznett machen kann. Ganz einfach erstmal, was man nicht gegen Kreuznett machen kann, ist klagen. Das haben mehrere Leute probiert, aber es macht einfach keinen Sinn, weil die Leute, wie gesagt, anonym sind und weil die meisten Inhalte in den USA schlicht und einfach strafrechtlich nicht relevant sind. Man darf in den USA die Shoah leugnen und man darf auch sagen, dass Schwule und Lesben Untermenschen sind. So. Es gab mal eine Verurteilung eines älteren Herrn wegen eines Artikels auf Kreuznett, der hatte den Fehler gemacht, dass er seinen richtigen Namen drunter geschrieben hatte und auf seiner privaten Webseite, die in Deutschland registriert war, denselben Blödsinn geschrieben hat. Aber alle anderen Verfahren sind ins Leere gelaufen oder werden ins Leere laufen. Dann gibt es ja immer so diese Forderung, zensiert Kreuznett. Will halt, dass die Bundesregierung eine Internetsperre über Kreuznett verhängt. Das ist natürlich auch relativ sinnlos, weil jeder, der auch nur so ein bisschen technisches Know-how hat, kann sich die Seite halt über einen Proxy-Server angucken oder über Tor angucken oder über einen Anonymisierer angucken, dann ist die Seite wieder da. Und es ist ja nur auch wirklich die Frage, ob man das jetzt will, dass der Staat sich darum kümmert, dass der Staat jede missliebige Äußerung einfach rechtlich verhindert oder technisch sperrt oder so. Ich würde das nicht fordern, weil ich würde denken, das richtet sich einen Tag später gegen eine Seite, die ich mir vielleicht angucken will und wo der Staat aus anderen Gründen was dagegen hat. Was weiß ich erinnere an die Sperrung der Seite von dieser linken Zeitschrift Radikal, die auch mal versucht wurde. Also wie gesagt, auf dem Umweg über den Staat kommt man nicht an Kreuznett ran und es ist auch vielleicht gar nicht wünschenswert. Was man machen kann, was auch immer mal wieder Leute machen, ist öffentlich zu protestieren, wenn Leute aus diesem Kreuzumfeld auftreten. Was da am öffentlichkeitswirksamsten ist in letzter Zeit, das sind diese Märsche für das Leben. Das sieht dann so aus. Rechts oben ist kein Marsch fürs Leben, rechts oben ist eine Aktion beim Stuttgarter CSD. Da halten sie halt so Schilder hoch, wo sowas draufsteht wie rettet unsere Kinder vor Perversion, AIDS, Geißel der Unzucht oder Sünde macht nicht glücklich. Die drei anderen Bilder sind aus Berlin vom Marsch für das Leben im September 2009. Da sieht man halt ältere und jüngere Herrschaften, die Kreuze spazieren tragen mit einem großen Transparent. 1000 Ungeborene jeden Tag, wir trauern um die abgetriebenen Kinder. Das war der letzte größere Aufmarsch von diesen Leuten, aber das gibt's im Grunde alles halbe Jahr in irgendeiner Stadt. In Berlin im September gab es eine große Gegenmobilisierung aus der feministischen Szene. Das hieß 1000 Kreuze in die Spree und die haben, eigentlich wollten die den Marsch blockieren. Es ist ihnen allerdings nicht gelungen, weil dann leider doch nur relativ wenige Leute hingekommen sind. Was wahrscheinlich daran liegt, dass bei diesen Leuten mit ihrem Antifeminismus, ihrer Homophobie und dem Antisemitismus, den sie auf diesen Märschen gerade nicht so unheimlich raushängen lassen, sind das halt nochmal drei Vermittlungsschritte mehr, ehe man dahin kommt, dass man dagegen auch auf die Straße geht. Und man könnte vielleicht zudem sagen, dass so eine gewisse Homophobie und so ein gewisser Antifeminismus halt auch in der Gesellschaft sehr viel weiter verbreitet ist, als das jetzt offener Antisemitismus oder offener Rassismus wie bei der NPD ist. So würde ich mir erklären, warum da halt nur ein paar hundert Leute demonstrieren, wo bei anderen Nazis tausende Leute demonstrieren. Angebracht finde ich ehrlich gesagt bei beiden. Wie es dann so aussah mit den Gegenprotesten, kann man hier sehen, wurden halt am Rand Transparente hochgehalten. Es gab auch einen Eierwurf in der Kirche, wo der Abschlussgottesdienst war. Auf den Transparenten steht sowas wie Abtreibung gehört zum Leben dazu. Jeder nur ein Kreuz, 1000 Kreuze ab in die Spree und dann ab in die Spree, genau. Oder keep your rosaries off my ovaries, also haltet eure Rosenkränze von meinen Eierstöcken fern. Oder auch ganz, vielleicht nicht unumstritten, Christenfisten. Das hat zumindest deutlich gemacht, dass diese Position nicht unwidersprochen bleibt und hat irgendwie schon diesen Fundi-Aufmarsch genutzt, um feministische Positionen an die Öffentlichkeit zu bringen. Und es hat aber darüber hinaus auch dazu geführt, ich glaube zusammen mit der Pressearbeit dieses Vorbereitungsbündnis 1000 Kreuze in die Spree, dass sich dann nach und nach auch noch mehr Leute davon distanziert haben. Also bei dem Berliner Aufmarsch gab es noch Unterstützung aus der Amtskirche. Da hat die Junge Union und die Seniorenunion sich öffentlich hinter den Marsch gestellt. Da hat eine Politikerin von der SPD eine Rede gehalten. Und einen Monat später in München sollte so ein Marsch stattfinden oder hat so ein Marsch stattgefunden und hat aber die Erzdiözese München es abgelehnt, dass der Abschlussgottesdienst in der Kirche stattfindet. Da haben es tatsächlich die Aktivistinnen durch Pressearbeit und alles geschafft, das irgendwie durchgedrungen ist, dass halt diese Leute, die das veranstalten, zumindest eine Menge ganz stark rechte Leute mit im Boot haben. Das wäre dann auch so im Grunde meine abschließende These, dass man wenn man gegen Kreuzen etwas machen will, wenn man da praktisch, kritisch tätig sein will, dann helfen da, glaube ich, am ehesten direkte Aktionen. Also vielleicht könnt ihr ja auch die Daten-Antifa mal auf der Seite vorbeigucken. Oder man könnte am 26.03. in Freiburg den nächsten Marsch für das Leben, den Kreuzweg der Ungeborenen, der betend und singend durch die Innenstadt ziehen will, verhindern. Das wäre doch mal was, um was dagegen zu machen. Auf so einer inhaltlichen Ebene, finde ich, Kreuznet kommt mit einem derartigen Holzhammer daher. Also wer Leute, die das lesen und nicht direkt sich denken, oh Gott, das ist ja vollkommen indiskutabel, da würde ich sagen, da wird es dann inhaltlich auch wirklich schwer. Da würde ich sagen, da muss man dann doch früher anfangen und gegen Antisemitismus, Homophobie, Sexismus, Autoritarismus schon anfangen, bevor jemand auf die Idee kommt, diesen abgefahrenen Kram zu glauben. Das war's von mir. Ich hoffe, dass es am 26.03. eine kraftvolle Gegendemo in Freiburg gibt und wir können da jetzt auch gerne noch weiter drüber diskutieren, müssen wir aber auch nicht.